Deutschlandfunk Kultur Tonart. Sie ist eine ikonische Figur der Musikgeschichte. Grace Jones, die hochgewachsene schwarze Sängerin aus Jamaika mit der Brikettfrisur. Ist sie überhaupt ein Mensch aus Fleisch und Blut oder nicht doch eher eine Kunstfigur, eine außerirdische oder eine Konstruktion? Und was steckt hinter ihrem Erfolg in der Musik, im Film und in der Modewelt? Solche und ähnliche Fragen kursieren seit Jahrzehnten. Grace Jones zieht unterdessen ihre Kreise und wird im Mai 70 Jahre alt, wenn man sich denn auf derart irdische Fakten verlassen möchte in ihrem Fall. Licht ins Dunkel könnte ein Dokumentarfilm über Grace Jones bringen, der heute in unsere Kinos kommt. Bloodlight and Barmy heißt er und gedreht hat ihn die britische Dokumentaristin Sophie Fiennes. Klaus Walter hat den Film für uns gesehen. The performer out there takes the risk. Der Performer da draußen trägt das Risiko, sagt Grace Jones. In den vergangenen 5 Jahrzehnten war Grace Jones Sängerin, Musikerin, Model, Schauspielerin, Autorin, alles in allem eine begnadete Performerin. Hier performt sie in einem Pariser Luxushotel beim Champagnerfrühstück. Sie spricht ein bisschen langsam, als hätte sie schon den ein oder anderen Champagner vor dem Frühstück gehabt. If the lights should go out, wenn die Lichter ausgehen, if the roof, the electricity, the sound fails, wenn der Strom ausfällt und der Sound, I can still perform and hold the audience. Dann kann sie immer noch performen und das Publikum fesseln, denn sie ist, ladies and gentlemen, Miss Grace Jones. Beim Champagnerfrühstück trägt Miss Grace Jones einen Pelzmantel, dazu eine Pudelmütze, sonst nichts. An passender Stelle lässt sie den Pelz verrutschen und gibt den Blick frei auf ihren nackten Körper. Der Körper einer Frau von bald 70. Sie wird nicht klein beigeben und sie wird sich nicht schuldig fühlen, singt Grace Jones. Schwarzes Korsett, die meterlangen Beine in schwarzen High Heels. From the nipple to the bottle never satisfied, singt sie. Und es geht nicht um das Baby, das nicht von der Brust satt wird und nicht von der Flasche. Grace Jones wendet sich frontal an ihr Publikum. Ihr werdet mich niemals befriedigen. From the nipple to the bottle never satisfied. Bloodlight and Barmy heißt der Dokumentarfilm von Sophie Fiennes über Grace Jones. Der Titel steht im Jamaikanischen für Bühnenlicht und Brot. Bühnenlicht braucht Grace Jones wie andere Brot. 10 Jahre hat die Regisseurin Sophie Fiennes an dem Film gearbeitet und Grace Jones hat ihr Zugang gewährt. Zugang zu Garderoben und Badezimmer, zu Büros und Studios. Und Grace Jones hat Sophie Fiennes mit nach Hause genommen. Im ländlichen Jamaika ist die Kamera dabei, wenn ihre alte Mutter in der Kirche ihren Auftritt hat, als Gospelsängerin. Der Film zeigt Grace Jones im überirdisch grünen Jamaika im Kreise ihrer Freunde und Verwandten mit dem Enkel im Arm. Selbst bei einem Gespräch mit Jean-Paul Good, dem Vater ihres Sohnes, ist die Kamera dabei. Wikipedia sagt über Jean-Paul Good: Ein französischer Grafikdesigner, Illustrator, Fotograf und Werbefilmregisseur. Er schuf bekannte Werbung für Marken wie Perrier, Citroën und Chanel. Andere sagen über Jean-Paul Good: Er schuf Grace Jones. Der weiße Franzose Good war maßgeblich beteiligt an der Schöpfung von Grace Jones in den frühen 80ern. Er hat sich die umstrittenen Bilder ausgedacht, so sagt es die Legende. Die schwarze Grace als Raubtier, nackt im Käfig. Die Werbung für Citroën 1984. Das Fahrzeug fährt in den offenen Mund von Grace Jones. Die Kamera ist hautnah dabei, als Grace Jones ihrem Ex-Mann Jean-Paul Good ein Geständnis macht. You're the only man made me buckle at my knees. Er sei der einzige Mann, der ihr jemals weiche Knie gemacht habe. Es gibt etliche Passagen dieser Art in Bloodlight and Barmy, Szenen, in denen Grace Jones ganz andere Seiten von Grace Jones zeigt. Grace Jones ungeschminkt, Grace Jones derangiert, Grace Jones besoffen, Grace Jones im Kreise der Familie. Sie erinnert sich an den brutalen Stiefvater ihrer Kindheit. Also endlich mal der schonungslose, enthüllende Blick hinter die Fassade einer makellosen Diva? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Bloodlight and Barmy zeigt eine Grace Jones, die alles unter Kontrolle hat, auch den Kontrollverlust. sei es beim Champagnerfrühstück, sei es bei diesem Song. Und natürlich hatte sie auch die Kontrolle bei den Imagefotos mit Jean-Paul Good. Die Regisseurin Sophie Fiennes hat alles andere im Sinn als eine Entzauberung oder gar eine Demontage. Sie hat ihren Andy Warhol begriffen. Ein Star ist jemand, dem man gerne zuschaut, auch wenn er belanglose Dinge tut. Also zeigt sie Grace Jones, die belanglose Dinge tut. Ich könnte mir das stundenlang anschauen. Lost Control, Grace Jones mit einem Song aus dem Jahr 1980. Vermutlich ist auch dieser Text dieses Songs eine Fiktion, zumindest wenn man Klaus Walter Glauben schenken darf, denn die Kontrolle zu verlieren, das ist etwas, was Grace Jones vermutlich nie tun würde. Aber machen Sie sich selbst ein Bild, Blood and Barmy, so heißt der Dokumentarfilm über die jamaikanische Sängerin, der heute in unsere Kinos kommt.